Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Sagt ihnen, ihr kommt in ein Land. Ich gebe euch dieses Land zum Wohnen. Dritter, ihr wollt Jahwe ein Feueropfer bringen. Es kann ein Brandopfer sein. Oder es ist ein Schlachtopfer. Ihr könnt ein Versprechen erfüllen. Oder es ist ein Geschenk. Oder es ist für eure Feste. Das Opfer soll Jahwe gefallen. Es ist von Rindern oder Schafen. Vierter, wer Jahwe ein Opfer bringt, soll auch Mehl bringen. Es ist ein Zehntel Mehl. Man mischt es mit Öl. Es ist ein Viertel hin Öl. Fünfter, bringt auch Wein als Trankopfer. Für jedes Lamm braucht ihr ein Viertel hin Wein. Das ist für Brandopfer oder Schlachtopfer. Sechster, für einen Widder bringt ihr 2/10 Mehl. Mischt es mit einem Drittel hin Öl. Siebter, bringt auch 1/3 hin Öl. So gefällt euer Opfer Jahwe. Achter, wenn ihr einen jungen Stier opfert, ist es ein Brandopfer. Oder es ist ein Schlachtopfer. Es kann ein Versprechen sein. Oder es ist ein Opfer für Jahwe. Neunter, bringt zu dem jungen Stier 3/10 Mehl. Mischt es mit einem halben Hin Öl. Zehnter, bringt auch 1/2 Hin Wein. Das ist ein Feueropfer für Jahwe. Es soll Jahwe gefallen. Elfter, macht das so für jedes Rind. Macht es für jeden Widder. Macht es für jedes Lamm oder jede Ziege. Zwölfter, macht das für jedes Tier. Macht es für jedes einzelne Tier. 13. Jeder, der im Land geboren ist, soll das tun. Er bringt Jahwe ein Feueropfer. Es soll Jahwe gefallen. 14. Wenn ein Fremder bei euch wohnt, soll er das auch tun. Er soll es machen wie ihr. 15. Es gibt ein Gesetz für alle. Es ist für euch und für Fremde. Dieses Gesetz gilt immer. Vor Jahwe sind Fremde wie ihr. 16. Die gleichen Regeln gelten für euch. Sie gelten auch für Fremde bei euch. 17. Jahwe sprach wieder zu Mose. 18. Spricht zu den Israeliten. Sagt ihnen, ihr kommt in das Land. Ich bringe euch dorthin. 19. Wenn ihr das Getreide vom Land esst, gebt Jahwe etwas davon. 20. Vom ersten Mehl macht ihr einen Kuchen. Gebt diesen Kuchen Jahwe. Das ist wie die erste Ernte. 21. Gebt Jahwe immer vom ersten Mehl. Eure Kinder sollen das auch tun. 22. Ihr könnt aus Versehen etwas falsch machen. Ihr haltet ein Gebot von Jahwe nicht. Jahwe gab Mose diese Gebote. 23. Jahwe gab diese Gebote durch Mose. Das war am ersten Tag. Diese Gebote gelten immer. 24. Wenn die ganze Gemeinde einen Fehler macht, ohne es zu wissen, sie sollen einen jungen Stier opfern. Das ist ein Brandopfer für Jahwe. Es soll Jahwe gefallen. Sie sollen auch Mehl und Wein opfern. Und sie sollen einen Ziegenbock als Sündopfer bringen. 25. Der Priester soll für die Gemeinde beten. Dann wird ihnen vergeben. Es war ein Fehler. Sie brachten Jahwe ein Feueropfer. Sie brachten auch ein Sündopfer. 26. Der ganzen Gemeinde wird vergeben. Auch dem Fremden wird vergeben. Denn das ganze Volk hat den Fehler gemacht. 27. Wenn eine Person aus Versehen sündigt, soll sie eine Ziege opfern. Die Ziege muss 1 Jahr alt sein. Das ist ein Sündopfer. 28. Der Priester soll für die Person beten. Die Person hat aus Versehen gesündigt. Dann wird ihr vergeben. 29. Diese Regel gilt für alle. Sie gilt für Israeliten. Sie gilt auch für Fremde. Das ist, wenn jemand aus Versehen sündigt. 30. Wenn jemand absichtlich sündigt, ist das schlimm. Er beleidigt Jahwe. Er muss aus dem Volk entfernt werden. Das gilt für Israeliten und Fremde. 31. Er hat Jahwes Wort nicht geachtet. Er hat Jahwes Gebot gebrochen. Er muss entfernt werden. Er ist schuldig. 32. Die Israeliten waren in der Wüste. Sie fanden einen Mann. Er sammelte Holz am Sabbat. 33. Die Leute brachten den Mann zu Mose. Sie brachten ihn auch zu Aaron. Und zur ganzen Gemeinde. 34. Sie sperrten den Mann ein. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Es gab noch kein Gesetz dafür. 35. Jahwe sprach zu Mose, der Mann muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Sie sollen es außerhalb des Lagers tun. 36. Die Gemeinde führte den Mann aus dem Lager. Sie steinigten ihn. Er starb. Jahwe hatte es Mose gesagt. 37. Jahwe sprach wieder zu Mose. 38. Spricht zu den Israeliten. Sagt ihnen, macht Quasten an eure Kleider. Eure Kinder sollen das auch tun. Macht eine blaue Schnur an jede Quaste. 39. Das ist ein Zeichen für euch. Wenn ihr die Quasten seht, denkt an Jahwes Gebote. Haltet die Gebote. Folgt nicht euren Wünschen. Folgt nicht euren Augen. Sonst dient ihr anderen Göttern. 40. Denkt an alle meine Gebote. Haltet sie. Dann seid ihr heilig vor eurem Gott. 41. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich bin euer Gott.